Ich habe Straßenbau und alles in Land, ja? Ja, aber nicht abgeschlossen, weil ich in Hartz IV bin. Das sind Flüchtlinge. Wir haben hier schon Stress gehabt mit dem ersten Lehrer vor der Tür, der hier schon arbeitet. Und dann sind die Jungs rumgegangen, haben sie denn irgendwie Abbruch getroffen haben, die Lehrer? Das sind Flüchtlinge. Raus mit den Viechern!